Das größte soziale Netzwerk der Welt, Facebook, wird wieder einmal verklagt. Paul Celia, ein Teilzeit-Webdesigner und Holzhändler aus New York, will die Hälfte des Unternehmens haben. Und seine Chancen, so krude sich das auch anhören mag, die stehen gar nicht einmal so schlecht. Markus Schuler, Sie haben sich diesen Fall näher angesehen. Weshalb hat denn dieser Paul Celia tatsächlich Chancen auf die Hälfte von Facebook? Das wären umgerechnet ja mehr als 35 Milliarden Euro. Genau so ist es. Seine Chancen sollen deshalb nicht so schlecht stehen, so vermuten Branchenexperten, weil er eine große, renommierte Anwaltskanzlei im Rücken hat. Die dürfte sich der in bescheidenen Verhältnissen lebende Paul Celia normalerweise gar nicht leisten können. Das heißt, DLA Piper, die Kanzlei mit mehr als 3500 Anwälten weltweit, möchte nämlich bei erfolgreicher Klage am Gewinn profitieren. Und das wiederum kann als sicheres Indiz gewertet werden, dass an den Ansprüchen, die Celia angemeldet hat, womöglich doch etwas dran ist. Um welche Ansprüche geht es denn konkret? Paul Celia, der in New York lebt, sagt, er habe 2003 den heutigen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg als freiberuflichen Webdesigner angeheuert. Zuckerberg habe ihm damals von einem Projekt namens The Facebook erzählt. Celia soll Zuckerberg, der damals noch Student an der Harvard-Universität in Boston war, $1,000 gegeben haben, sowie weitere $1,000 für ein eigenes Programmierprojekt namens StreetFax. Jedenfalls sollen die beiden einen schriftlichen Vertrag gemacht haben, der in einem Hotel in Boston in Anwesenheit einer Zeugin unterschrieben worden sein soll. Angeblich enthält dieser Vertrag eine Klausel, die Celia 50% von Facebook zusichert. Verträge kann man ja im Notfall auch fälschen. Welche Beweise legen denn die Anwälte Celias noch vor? Es handelt sich wohl um 15 bis 20 E-Mails, die die beiden in den Jahren 2003 und 2004 ausgetauscht haben sollen. Bemerkenswert scheint eine E-Mail vom 6. April 2004 zu sein, so sie denn echt ist. Seinerzeit soll Zuckerberg an Celia geschrieben haben, er wolle die Arbeit an The Facebook einstellen. Das Projekt nehme zu viel seiner Zeit in Anspruch. In Wahrheit begann zu diesem Zeitpunkt die Idee von Facebook nämlich aufzugehen. Der Dienst gewann an der Harvard-Universität schnell an Popularität und dies könnte ein kleiner Beweis dafür sein, dass Zuckerberg sozusagen Celia ablenken wollte und von diesem Projekt abbringen wollte, weil er merkte, dass es dann doch funktionierte. Aber dieser Mailverkehr ist 6 Jahre her. Warum meldet sich Celia jetzt erst zu Wort? Diese Frage muss unbeantwortet bleiben. Laut Facebook habe er sich in all den Jahren nicht an das Unternehmen gewandt. Was sagt denn Mark Zuckerberg und sein Unternehmen auf diese Klage, Herr Schuler? Tja, die Abwehrstrategie von Facebook soll sich auf 2 Hauptpunkte stützen. Einmal die Glaubwürdigkeit Celias, er soll wegen Drogenbesitzes verurteilt worden sein. Außerdem soll er gemeinsam mit seiner Frau Käufer in einem Holzhandelbetrieb um $200,000 geprellt haben. Der zweite Punkt in der Abwehrstrategie von Facebook könnte, wir haben schon angesprochen, die zeitliche Distanz sein. Genauer die Frage, weshalb sich Celia erst nach so vielen Jahren zu Wort meldet. Dies könnte ein Ansatzpunkt sein, mit dem ein Gericht die Ansprüche zurückweisen könnte. Ein Webdesigner und Holzhändler aus New York will die Hälfte von Facebook. Informationen von Markus Schuler. Danke sehr.